ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. Die Brüder, die samstags hier bei uns sind, kennen sich aus und wissen, worüber wir samstags sprechen. Ja? Wir sprechen über die wichtigste Sache oder das wichtigste Thema im Islam, und das ist Aqida, ja? Die Fundamente des Glaubens. Ohne diese Fundamente nützen andere Taten auch nichts. Wie bei einem Bauten, bei einem Haus. Wenn das Fundament nicht richtig ist, du kannst ein Hochhaus bauen, du kannst es schön machen, du kannst, keine Ahnung, die Fassade und so weiter und so weiter. Früher oder später wird alles einstürzen. Ja? Früher oder später wird alles zerstört sein, wenn du die Fundamente nicht richtig gemacht hast. Ja? Derjenige, der das Fundament richtig gemacht hat, ja, ich rede jetzt von einem Bauten, von einem Haus oder einer Stadt oder wie auch immer. Wer richtige, starke Fundamente gemacht hat, ja, hunderte Jahre später, auch wenn das Haus oben zerstört oder beschädigt ist, die Fundamente bleiben fest drinnen. Schaut euch alte Völker von früher. Ja, oben zerstört, aber wenn man ein bisschen grabt und so, findet man die Fundamente der Stadt oder von einem Haus und so, ja, findet man die Fundamente, starke Fundamente, ja, die man nicht kaputt machen kann. Genauso ist es bei deinem Glauben. Wenn du starke Fundamente hast, eine starke Aqida ist das Fundament, ja, der Asl. Was ist Al-Asl? Ja, Asl bedeutet Wurzel, ja, oder das Fundament. Wenn die Wurzeln stark sind, ist auch der Baum prächtig, super. Wenn aber die Wurzeln schwach sind, dieses Baum, du kannst ihn aufbauen und schön, mashallah, lässt dir Bart wachsen, betest, gehst Hajj und so weiter, es ist nur eine Frage der Zeit, wenn dieses Haus zusammenbricht. Warum? Weil es hat keine Fundamente, es hat keinen Asl. Ja? Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Und solche Leute haben wir sehr viele gesehen, dass jemand nicht auf die blöde Idee kommt und sagt, du redest von etwas, was es nicht gibt. Ja? Du redest von etwas, was wir nicht kennen. Wir kennen sehr viele solche Leute. Ja? Bart, mashallah, er betet und nur Frage der Zeit, wo ist er? Er ist weg. Wohin? Er hat den Islam verlassen. Er hat das ganze Zeug verlassen. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Wir reden von denen, die wenigstens diese Äußerlichkeit, diese Fassade hatten, ohne diese Fundamente. Was ist mit denen, die gar nichts haben? Nicht die Fundamente und auch nicht den... Fundamente sind der Asl. Und auch nicht die Äußerlichkeit. Keins von beiden haben sie. Sie wollen sich aber unbedingt in diese Umma reinquetschen. Sie wollen, dass wir sie als Muslime anerkennen und akzeptieren. Das wird aber niemals sein. Muslim ist wer? Der sich Allah subhanahu wa ta'ala ergeben hat. Und seinem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, der gehorcht und das macht, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm befehlt und sein Prophet, und sich fernhält von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala und sein Prophetin verboten haben oder verbieten. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, das, was ich euch verbiete, fajtanibu, haltet euch fern von dieser Sache. Und das, was ich euch befehle, macht so viel ihr könnt. Ja? Muslime in unserer Zeit, was machen sie? Sogenannte Muslime, das sind keine Muslime. Ja? Sie machen das Gegenteil. Von den Sünden machen sie so viel sie können. Und von dem, was Allah ihnen befohlen hat oder der Prophet, von dem halten sie sich fern. Was hast du von Islam? Von dem halte ich mich lieber fern. Vielleicht sagt er das nicht, aber er tut es. Und Sünden, er macht so viel er kann. Dies und dies und dies und dies und dies. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Also wir reden samstags für die, die nicht wissen, über Aqida. Ja? Und da lesen wir das Buch Fatawa al-A'immati Najdiyya. Ja? Fatawa al-A'immati Najdiyya. Heute werden wir, inshallah ta'ala, das Kapitel, wie ihr wisst, früher, hier vor 2-3 Jahren und im 12. Vor 2 Jahren oder sowas und im 8. voriges Jahr haben wir immer wieder Vorträge in Aqida gehabt. Ja? Wenn ich weiß, was Aqida ist, er soll in Google gucken. Vielleicht findet er was. Nein, er findet bestimmt viel über Aqida. Ja? Barakallahu fikum. Wir haben dieses Kapitel Al-Iman bei Ahl-Sunnah wal-Jama'ah sehr oft bearbeitet. Sehr oft hatten wir das Thema. Deswegen, wenn wir Fatawa von den islamischen Gelehrten, rahimahullah ta'ala, lesen, über den Iman, Aussagen der islamischen Imame, der islamischen Gelehrten, über den Iman, und da werden wir, inshallah ta'ala, Wiederholung von dem, was wir in den früheren Vorträgen gemacht haben, wir werden eine kleine Wiederholung machen. Barakallahu fikum. Aywa, die erste Fatwa von Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, er sagt, Al-Imanu bi ijma'i salaf. محله قلب والجوارح جميعا ده ايمان باجماع السلف ده ايمان wie übersetzt man iman in der also in der sprachlichen Bedeutung bedeutet iman glauben oder überzeugung oder nicht glauben dass es etwas gibt oder dass du jemanden glaubst wenn er dir etwas erzählt tasdik. Das ist in der arabischen Sprache. Ja. Aber uns interessiert das nicht nur das, sondern uns interessiert die Bedeutung von Iman in der Scharia, barakallahu fikum. Was bedeutet Iman in der Scharia? Die Aussage mit der Zunge, die Tat mit dem Körper und das Glauben oder die Taten des Herzens. Ja. Diese drei Sachen sind der Iman. Wenn du nur sagst, ich glaube an Allah, ich glaube, dass es ihn gibt. Ich glaube, dass der allmächtige Gott all das erschaffen hat. Ich glaube, ich glaube, ich glaube. Aber du hast keine Taten. Ja, wie Gebet und andere Taten, andere islamische Taten. Dieses Glauben ist was? Ungültig, zählt nicht. Ja, weil der Iman ist nicht nur Glaube mit dem Herzen. Und auch nicht nur Aussage, dass du sagst, La ilaha illallah. Sondern der Iman sind alle diese drei Komponente. Drei Sachen, drei Fundamente. Ja. Stell dir vor, du baust jetzt, keine Ahnung, ein Hochhaus auf drei starken Fundamenten. Normalerweise sind es vier. Aber als Beispiel, wenn ein Fundament weg ist, ist das Haus weg. Es gibt kein Haus ohne. Verstehst du mich, Barakallahu fikum? Ja? Deswegen, Iman sind diese drei Sachen. Sheikh Rahimahullah Ta'ala sagt hier, der Iman, bi ijma'i salaf, ohne Meinungsverschiedenheit bei den islamischen Gelehrten. Ohne Meinungsverschiedenheit bei den Salaf. Wenn wir sagen Salaf, was bedeutet Salaf? Salaf hada. Vergangenheit. Die Vergangenen, die Salaf und Salih, unsere guten Vorgänger. Wer gehört zu diesen Salaf und Salih? An erster Stelle die Sahaba. Danach ihre Schüler, die Tabi'in. Und danach ihre Schüler, die Tabi'in. Und danach alle Imame, alle islamischen Gelehrten, die diesen drei Generationen gefolgt sind, in was? Im Verstehen der Religion. Das sind Salaf. Und wenn jemand sagt, seid ihr Salafis, dann sagen wir sind Salafis. Ja. Hundertprozentig. Warum? Weil wir befolgen die ersten Generationen. Aber wir sagen das nicht auf eine krankhafte Weise. Wir sind Salafis. Ja. Wir sind Salafis und der Rest der Muslime sind was anderes. Nein. Sondern wir sagen, wir sind Muslime. Aber wir verstehen die Religion so wie die ersten Generationen. Ja. Salafisten, Salafiten und das, was man jetzt in den Fernsehen, in den Nachrichten und in den Medien immer hört und so, das ist ein Ausdruck, Salafiten oder Salafisten, damit die Leute Angst bekommen. Ja, gestern waren es Wahhabiten. Ja, aber dieses Wahhabiten, das funktioniert in den muslimischen Ländern. In den europäischen Ländern funktioniert das nicht. Ja, weil wenn sie sagen Wahhabiten, dann greifen sie direkt dadurch die saudische Königsfamilie. Weil die sagen, saudische Königsfamilie sind strenge Wahhabiten. Und die Kuwaitis und die in Katar sind strenge Wahhabiten. Lies einmal zum Beispiel, schreib in Google Katar. Ja? Königreich Katar. Ja? Und unten Islam, was ist die Staatsreligion? Sunnitische, wahhabitische Richtung. Strenge. Ayo. Allah muss sagen, wahhabitische und die Richten mit Tagut. Lächerlich. Al-Muhim, nicht so wichtig. Aber dieses Wahhabiten ist schon altmodisch geworden. Wir brauchen etwas Neues. Terroristen. Ja, jetzt Terroristen, jeder hat diese Lüge durchschaut. Wir brauchen etwas Neues. Fundamentalisten. Ja, und dann jetzt ist es momentan Salafisten. Ja, ja. Aber es wird, wie sagt man das, ist nur eine Frage der Zeit. Damit, weil wen wollen sie damit erschrecken? Ja, die Muslime und die Nicht-Muslime. Weil ein Muslim sagt, ich bin Muslim, normaler Muslim. Ich bin diese ganze Sache nicht und so. Sie haben ihn Angst gemacht. Warum? Damit er sich von seinen Brüdern distanziert. Aywa. Und einem Kafir, er weiß, was ein Muslim ist. Muslim, das ist dieser mit dem Schnauzer, mit dem rauchen wir manchmal eine und so. Es gibt keinen Unterschied zwischen ihm und zwischen, er betet nicht und ich bete auch nicht. Er ist, trinkt manchmal mit mir Bier und ich auch und so. Es gibt keinen Unterschied. Nur, dass er halt einen Schnauzer hat und er ist ein bisschen dünkler im Gesicht. Aywa. Allahu mustaan. Alles andere, kein Unterschied. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Ha? Aber diese Salafiten, die sind nicht so wie diese Muslime, wie mein Nachbar, der Mustafa oder Murat oder was weiß ich. Nein, nein. Diese Salafiten, die sind ganz anders. Das sind genau wie die, wenn wir Nachrichten gucken, die Taliban und keine Ahnung, irgendwo in Afrika oder irgendwo, keine Ahnung, diese Leute mit langem Bart in Ägypten jetzt, die auf die Straße gehen und Scharia, Scharia schreien und so. Die sind genau so und die wurden als gefährlich eingestuft. Allahu musta'an. Aywa. Nein, nein, danke. Barakallahu fik. Al-Iman, bi ijma'i salaf, sagt Muhammad, rahimahullah ta'ala, der Iman ist bei allen islamischen Gelehrten ohne Meinungsverschiedenheit mahalluhu al-qalb wal-jawarihu jami'an. Sein Platz. Platz, wo ist dein Iman? Wenn ich dich frage, wo ist dein Iman? Wo ist dein Glaube? Wo ist dein Glaube? Ja? Nein, das ist die Aqida der Murji'a. Ja? Aber die extremen Murji'a. Ja. Dein Iman ist im Herz und in deinem Körper zusammen. Ja? Im Herz und in deinen Taten, äußerlichen Taten. Die Taten mit den Händen, die Taten mit dem Körper, die Taten mit der Zunge. Das alles zusammen ist Iman. Aber dass du nur sagst, mit der Zunge Eschhadu an La ilaha illallah, machst aber Taten, die zu dieser La ilaha illallah dazugehören, dein Iman ist ungültig. Oder du sagst mit deinem Herzen, Eschhadu an La ilaha illallah, also du sagst mit deinem Herzen, es gibt keinen Gott außer Allah, tabarik wa ta'ala, aber du hast äußerlich keine Taten islamischen und du hast es auch nicht ausgesprochen, du bist trotzdem kein Muslim. Du bist kein Muslim, du hast keinen Imam. Iman. Iman müssen diese drei Sachen sein, bei allen islamischen Gelehrten. Ohne Wenn und Aber. Ja? Das klingt den Murji'a ein bisschen, oder den Muslimen, die Akida von dem Murji'a gelernt haben. Aber so soll es auch sein. Warum? Weil dieser Manhaj der Irja, Manhaj und die Richtung der Murji'a, sie passt allen Tawarit. Murji'a kannst du mit alles kombinieren. Mit Demokratie, mit Kommunismus, mit jedem Blödsinn kannst du, weil du sagst, mein Herz ist in meinem, mein Glaube ist in meinem Herzen. Die Taten, äußerliche Taten, Allah weiß, was in meinem Herzen ist. Er kann mit den Kommunisten zusammen sein. Er kann rote Stern tragen und rote Karte haben, kein Problem. Ja? Er kann ein Kemalist sein, kein Problem. Er sagt, ja, ich bin nur, in dieser, das ist Geld, das ist, ja? Aber in meinem Herzen ist Allah und nicht Atatürk. Allah muss dann, das kannst du wem anderen erzählen. Ja, das, was in deinem Herzen ist, kommt in deinen Äußerlichkeit raus. Das, was in deinem Herzen ist, kommt in deinen äußeren Taten raus. Ohne Wenn und Aber. Der Professor hat mir gesagt, ja, inna fil jasadi mudgha idha saluha saluha al jasadu kullu. Im Herzen, im Körper gibt es ein Körperteil. Wenn er gesund ist, ist das ganze, ist ganze Körper gesund. Wenn dieser, wenn Herz richtig tickt, richtiger Glauben im Herzen ist, wird sich das auf dein Äußeres auswirken. Ela wa huwa al-qalb, sagt der Professor, es handelt sich, was ist es? Das ist das Herz. Das ist Red, Antwort auf die, die sagen, mein Herz ist rein. Betest du? Nein. Dann kann es nicht rein sein. Das ist so sehr beschmutzt. Dein Herz ist so schmutzig, dass du nicht, Sajda deinem Herrn, Allah, tabarik wa ta'ala, der dich erschaffen hat, ihm kannst du nicht Sajda machen. Er verlangt das von dir. Und du sagst, mein Herz ist rein. Wallah, dein Herz ist nicht rein. Sogar eine Kuh, was geschlachtet wird, hat ein reineres Herz als du. Das kann man essen. Deins, damit kannst du nicht einmal Fische fangen. Ein Haifisch. Allahu musta'an. وَالسَّلَفُ يَخَافُونَ عَلَى الْإِنسَانِ إِذَا كَانَ دَعِيفَ الْإِمَانِ مِنَ النِّفَاقِ أَوْ سَلْبِ الْإِمَانِ كُلِّهِ. Und die Salaf, die ersten Generationen, haben Angst gehabt, für einen Insan, für einen Menschen, sie haben Angst für ihn gehabt. Was bedeutet, ich habe Angst um dich? Nicht für ihn, sondern um ihn. Ich habe Angst um dich. Was bedeutet, ich habe, dass dir nicht etwas zustoßt? Ich? Sorgen, ja. Sie haben sich Sorgen oder Angst gehabt um jemanden. إذا كان ضعيف الإيمان. Wenn sein Iman schwach ist, wovor haben sie Angst gehabt? Von Nifak. Wenn sein Iman so schwach ist, seine äußerlichen Taten sind, er hat keine äußerlichen Taten, nur wenig. Das Gebet irgendwie, nicht ein richtiges Gebet nach Sunna, nach Koran und Sunna, sondern irgendein Gebet. Sie haben Angst gehabt, dass dieser Mensch nicht ein Munafik ist. Ja? Weil sein Iman ist schwach. Wenn wir sagen, sein Gebet ist schwach, das bedeutet, sein Iman ist schwach. Hajj macht er irgendwie. Entweder macht er Waff oder... Wallah, ich kannte Hajjis. Ja? Das war nicht ein Hajji, sondern eine Hajja. Sie ist gekommen, hat fünfmal Tawaf gemacht, hat gesagt, Allah, ich habe genug. Du musst sieben machen. Wir haben nur Probleme gehabt mit diesen Hajjis damals, als Führer und so. Sieben musst du machen, Allah will sieben. Sie sagen, na, wenn Allah fünf annimmt, dann ist genug. Denke mir, ja Rabbil Alamin, was ist das für ein Qiyas von Shaitan? Der Shaitan hat dir das gesagt. Von wo steht das im Koran? Wenn Allah fünf Tawaf nimmt, genug. Wo steht das? La hawla wa la quwwata illa billah. Allah, inna Allah yuhibbu fil abdi idha amila amalan an yutqinahu. Sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah liebt bei seinem Diener, bei seinem Abd, wenn er eine Tat macht, dass er sie richtig macht. Ja? Dass er sie ordentlich macht. Nicht irgendwie. La hawla wa la quwwata illa billah. Die Salaf, die ersten Generationen, haben Angst gehabt um eine Person, dessen Iman schwach war, sie haben Angst gehabt, dass er nicht ein Munafik ist, auselbir imani kullihi, oder sein ganzer Iman wird früher oder später weggehen. Ja? Sein ganzer Iman, sein ganzer Iman, sein ganzer Glauben wird verschwinden, weil einer, dessen Iman schwach ist, er begeht ständig Sünden, seine Ibadat macht er nicht richtig. Wie viele sogenannte Muslime, er hat tausende Euros am Konto, über ein Jahr, nicht nur über 10 Jahre lang, er hat nie einen Euro gegeben als Zakat. Sag, Bruder, ich habe Sadaka gegeben, 50 Euro jemandem so. Sadaka ist etwas anderes, Zakat ist etwas ganz anderes. Sadaka und Zakat sind zwei verschiedene Sachen. Ja? Wie viele Muslime, die haben tausende von Euros auf Konto, ja, der denkt nicht daran, nicht einmal daran, Hajj zu machen oder sowas. Ja? Er will nicht. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Und wir haben über Munafikin geredet. Die meisten sogenannten, die sich dem Islam zuschreiben, die meisten sind Munafikin. Wallah, die meisten sind Munafikin. Die tun nur so, aber sie glauben gar nicht an Allah, sie lügen nur. Glaubst du an Allah? Ja. Wieso gehorchst du ihm da nicht? Wenn du an Allah glaubst, wieso du kennst Allah subhanahu wa ta'ala gar nicht. Allah beschreibt sich präzise Tabarak wa ta'ala in seinem heiligen Buch im Koran. Aber die Leute wollen gar nicht lesen. Für was ist das Buch? Im Peschkir einwickeln und irgendwo oben reingeben. Ja, dafür ist Koran da. Ja, oder er hängt es im Auto. Wie viele habe ich gesehen, Muslime, sogenannte. Was hast du, was denkt er? Er sagt, das ist Mus'haf, das ist Koran. Bruder, das ist... Und? Hast du schon mal drinnen gelesen? Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht Koran offenbart, dass man es irgendwo aufhängt. An der Brust oder irgendwo im Auto. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir dieses Buch offenbart als Gesetz. Das ist dein Gesetz. Allah ist der Gesetz und du hast es zu befolgen. Du hast keine andere Wahl. Entweder du befolgst es oder du bist Kafir. Das ist so einfach. So einfach ist es. Du willst ein anderes Gesetz, nicht Koran. Koran ist dein Gesetz, wenn du Muslim bist. Allah subhanahu wa ta'ala stellt eine Frage, nicht eine Frage, auf die er keine Antwort kennt, wa yasin billah, oder eine Frage und er will von uns eine Antwort darauf. Sondern eine Frage zu Al-Tajubi, eine Frage des Wunderns. Du wunderst dich. Afahukm al-Jahiliyyah yabghun. Wollen sie das Gesetz der Jahiliyyah? Also das Gesetz des Schirks, der vorislamischen Zeit. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ هُكْمًا لِقَوْمٍ يُكِنُونَ. Und wer hat ein besseres Gesetz? Wer ist der bessere Gesetzgeber? Wer hat ein besseres Gesetz? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ هُكْمًا. Wer hat das bessere Gesetz außer Allah subhanahu wa ta'ala? Likaumi yukinun. Für Leute, die einen starken Yakin haben, starke Überzeugung. Bist du überzeugt? Glaubst du an Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahi, Bruder, ich glaube 100%. Wenn jemand mir sagt, ich werde... Was? Wer was, wenn jemand dir sagt? Ja, was? Ich, Wallahi, wenn jemand sagt irgendwas gegen Islam, ich mache dies, ich mache das. Schau, subhanallah. Ja, schau, seit dem Ersten Weltkrieg, ja, die Kemalisten, die Kommunisten, die Kuffar, ja, Kemal und seine Kuffar-Bande haben den islamischen Staat aufgelöst. Schau dir das. Ein Staat nach dem anderen. Die Briten nehmen, Franzosen nehmen, jeder nimmt. Schau, was in Palästina passiert, seit 60 Jahren. Schau, was in Afghanistan passiert. Schau, was in Irak passiert. Schau, was in Somal passiert. Schau, was jetzt passiert in allen muslimischen Ländern und wer in diesen Ländern richtet. Und wer das Gute verbietet und das Böse befehlt. Die ganzen Regierungen, türkische, tschetschenische, alle Regierungen, saudische, kuwaitische, ägyptische, tunesische, ja, sie befehlen das, was Allah verboten hat und verbieten den Islam, verbieten das Gute. Und du sagst, Wallahi, wenn jemand etwas sagt, erzähl es deinen Freunden im Park. Aber nicht uns, sondern Hudil Kitabe bil Kuwa, wie Allah subhanahu wa ta'ala Yahya befehlt. Ja, Yahya, o Yahya, nimm das Buch mit Stärke, bil Kuwa, mit Kraft. Nimm es stark in die Hände und nimm es als deinen Führer, deinen einzigen Führer. Du hast keinen anderen. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir diesen Koran offenbart als was? Eine? Ein Wegweiser, eine Rechtleitung, eine Anweisung. Wie heißt diese Anweisung? Wenn du Gebrauchsanweisung. Das ist eine Gebrauchsanweisung, dieser Koran. Da findest du deine Antworten, da findest du, wie lebe ich, wem schließe ich mich an, zu wem gehöre ich und von wem muss ich mich lossagen? Von wem muss ich mich lossagen? All das steht im Koran ganz klar und präzise. La haula wa la quwwata illa billah. Aber die Leute sagen, mein Herz ist gut. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sheikh Abdurrahman bin Hassan rahimahullah ta'ala sagt, al-mashhur an al-salaf wa immat al-hadith أن الإيمان قول وعمل ونية وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان وهكى الشافعي رحمه الله تعالى على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم مشهور عن السلف وأئمة الحديث das مشهور bedeutet allgemein bekannt berühmt die Meinung der Salaf die Meinung der Aimma der Imame des Hadith die Imame des Hadithes ja, und die Salaf, also die Sahaba und Tabin und Tabi-Tabin und die Imame des Hadith, also die diesen Hadith des Propheten, die Praxis des Propheten von ihnen weitergenommen haben, ja, die Ulama des Hadith, rahimahumullah ta'ala, allgemein bekannt von denen ist, dass Iman Kaul ist, Aussage, wa Amel und die Tat mit dem Körper und Niyya und die Tat des Herzens. Zusammen ist es Iman. Wenn eine Sache fehlt, ist es nicht Iman und Allah nimmt es nicht an. Versteht ihr mich? Barakallahu fikum. Wa anna al-amal kulluha dakhilatun fi musamma al-iman. Und dass alle Taten, alle äußerlichen Taten, alle äußerlichen Ibadat, sie gehören im Fundament des Glaubens, im Fundament des Imans. Was ist der Unterschied? Die Murji'a sagen, nein, Iman ist im Herzen. Die Taten, ob du sie machst oder nicht machst, ist was ganz anderes. Die Salaf sagen, wer alle Taten aufgibt und keine äußerlichen Taten hat, ist ein Kafir, ist kein Muslim. Die Murji'a sagen, nein, Iman ist im Herzen. Ja. La haula wa la quwwata illa billah. Und widersetzen sich mit dieser Aussage wem? Allen Sahaban und allen Tabi'in und allen Tabi'in und allen Ulema von Hadith. Aus in unserer Zeit jemand kommt und sagt, er ist Imam von Hadith, weißt du? Was ist ein Imam von Hadith? Wenn er sich den anderen Imamen widersetzt, dann ist er mag sein ein Alim in Hadith, aber in dieser Messala Iman hat er versagt. Er hat einen Fehler gemacht, möge Allah ihn verzeihen. Allah tabaraka ta'ala ist Rahim. Wa hakka Shafi'i. Und Imam Shafi'i, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, also die Shafi'iten, Rahim Allah ta'ala, überliefert Ijma'u Sahaba wa Tabi'in. ومن بعدهم ممن أدركهم إمام الشافعي sagt das ist إجماع Konsens der Sahaba und der Tabi'in dass der Iman diese drei Sachen zusammen Iman ist und dass die Taten im Fundament des Imans sind. Es gibt noch eine andere Art, die sind Murji'a, aber die sind schon ein bisschen liberaler, Murji'a tu Fuqaha. Sie sagen, die Taten selber sind nicht im Fundament des Imans, aber wenn man Iman im Herzen hat, wird sich das auf seine Äußerliche auswirken und dann wird er, wegen dem Iman im Herzen, wird er beginnen, Taten zu machen. Ja, wir sagen, okay, wenn er keine Taten hat, hat er Iman? Sie sagen ja eigentlich schon, aber ja, dann ist Iman, dann ist dann sind die Taten was? In diesem Fall. Die Taten sind bei dieser Murji'at al-Fuqaha, dieser liberalen Murji'a, die Taten sind Shartu Kemal il-Iman. Sie sind eine Voraussetzung, damit der Iman komplett ist. Ja, du sagst, er ist ein Mu'min, aber ein Schwacher. Wenn er mehr macht, dann wird er ein starker Mu'min. Er betet und fastet und zahlt Zakat und macht Hajj und macht Jihad fi sabilillah und dann steigt sein Iman immer mehr und mehr. Und dann wird er ein richtiger Mu'min. Sag, okay, wenn er keine Taten hat, was ist dann? Er hat schon Iman im Herzen, aber bei denen ist also die Taten, äußerlich die Taten mit dem Körper, sind Voraussetzung, dass der Iman komplett ist. Aber was sagt der Ahli Sunnah wal Jamaah? Was sind die Taten? Die Taten sind Ruknul Iman und nicht Schart. Ja, sie sind ein Fundament des Imans und nicht Voraussetzung für den Iman. Weil, was bedeutet Voraussetzung? Du musst erst Taten machen, erst dann bekommst du Iman. Nein, sondern die Aussage Ashhadu la ilaha illallah mit seinen 6 Voraussetzungen oder 7 Voraussetzungen. Ja, 7 Voraussetzungen mit seinen 2 Rücken. Nur die Aussage ist gültig. Ja. Die Tat mit der Zunge und die Tat mit dem Herzen. Und dann kommen die Ahkam, die Scharia, die Allah dir offenbart. Du bist Muslim geworden. Du hast La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gesagt. Mit was? Mit Wissen. Du weißt, was das bedeutet, was du gesagt hast. Ganz genau. Du weißt, was es bedeutet. Du weißt, dass es gibt keine Gottheit, die anbetungswürdig ist, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet, ich lehne alle Gottheiten ab und sage mich von allen falschen Götter los. Und alle, die andere Götter außer Allah anbeten, sind Kuffar. Und alle, die ein anderes Gesetz außer das, was Allah gemacht hat, akzeptieren, sind auch Kuffar. Ja. All das hast du gesagt, als du La ilaha illallah gesagt hast. Muhammadur Rasulullah, Muhammad ist Allahs Gesandter. Er kommt direkt von Allah. Er spricht das, was Allah ihm befiehlt, mir zu sagen. Ja. Er sagt mir nur das, was Allah ihm befohlen hat, mir zu sagen. Er ist der Bote Gottes, der Baraka wa Ta'ala. Und ich habe keine andere Wahl, außer ihm zu glauben und ihm zu befolgen. Ha? Und ihm zu gehorchen. Alayhi salatu wassalam. Du hast das gesagt, als du La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gesagt hast. Mit Ilm, also das haben wir jetzt gerade erwähnt. Was bedeutet Ilm? Ha? Und Yaqin, du bist überzeugt, dass das so ist. Ha? Und mit Sidq, du hast es ehrlich gesagt. Ha? Und du hast es mit Ikhlas. Nur für Allah subhanahu wa ta'ala hast du das gemacht. Ha? Nicht wegen weltlichen Nützen oder dass jemand dir zahlt oder dass du irgendeine Frau heiraten kannst, die schön ist, eine Muslim und so weiter und so weiter. Ja? Und mit Mahabba, das, du liebst das. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, das ist deine größte Liebe. Wal Qabul, und du akzeptierst es. Ja? Wal Inqiyad, und du befolgst diesen Wörtern. Du bist Muslim geworden. Halas. Aber dann erfährst du, subhanallah, Allah befiehlt mir, ich muss beten. Halas, wenn Allah das befiehlt, dann beten wir. Allah befiehlt mir, dass ich faste im Ramadan, den ganzen Monat. Von Fajr bis Aksham, bis Maghrib. Allah, machen wir kein Problem. Allah befiehlt mir einmal im Leben Hajj zu machen, wenn ich die Möglichkeit habe. Machen wir, Allahu Akbar. Allah befiehlt. Das ist alles, was? Iman. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber jemand kommt, betet. Du fragst ihn, La ilaha illallah, was bedeutet La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Was bedeutet das? Was? Du hast es gesagt, du sagst es jeden Tag 100 Mal, 1000 La ilaha illallah, La ilaha illallah. Was bedeutet, was willst du damit sagen? Zikr. Okay, das ist Zikr. Der schönste und der beste Zikr, La ilaha illallah. Aber was bedeutet das? Was verändert das in deinem Leben? Du bist ein Betrüger, du bist ein Lügner. Ja, du isst Zinsen. La hawla wa la quwwata illa billah. Du liebst Kuffar. Du bist mit Kuffar befreundet. Ja? Und Allah befiehlt dir, dass du dich von ihnen distanzierst. All das sind Fragen, die ein Muslim wissen muss. Also Antworten auf die Fragen. Ja. Er kennt sie nicht. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah, ich kannte einmal, ich habe euch erzählt, von einem Hajji. Ja. Ein Hadji hat mit mir gearbeitet damals, als ich Schlosser war, vor 15 Jahren. Subhanallah. Dieser Hadji hat einen kurzen Bart gehabt, hat gebetet und so. Er hat alle Schimpfwörter gelernt, die man lernen konnte. Auf Deutsch, auf Serbisch, auf Bosnisch, auf... Als er begonnen hat zu schimpfen, ich dachte, was ist das für ein Hadji, der so ordinär und so vulgär schimpft? Ja, er hat auch türkisch geschimpft. Ich habe verstanden. Der Hadji, was ist da los? Er hat von nichts eine Ahnung. Er hat das von seinem Vater geerbt. Beten, tak, tak, rauf, runter, hin und her. Allahu Akbar. Frag ihn irgendwas. Ja, frag ihn irgendwas über Islam, über die islamische Umma, über die Lage der Muslime heute. Ja. Allahu Akbar. Sag ihm irgendwas gegen Kemal Atatürk, er wird immer wieder das gleiche Beispiel, was diese Schwachköpfe erwähnen. Ja, er hat auf Dings diesen, wie sagt man das, dieser Atabatul Bab. Ja. Also das bei der Tür unten. Ja. Die Schwelle. Atatürk hat Koran auf diese Schwelle gegeben und wenn ein Hodja drüber gegangen ist, hat er ihn getötet. Und wer stehen geblieben ist, hat gesagt, nein, ich respektiere Koran, den hat er am Leben gelassen. Ey, ja. Sicher umgekehrt. Aber die Sahaba sind sich einig, wie Imam Shafi sagt, die Sahaba und Tabi'in und all die, die sie gesehen haben, sind sich einig, ohne Meinungsverschiedenheit, dass die Tat und die Aussage und Glaube mit dem Herzen, dass diese Sachen zusammen Iman ist. Wenn eine dieser Komponente fehlen, gibt es keinen Iman. Aywa. Dann sagt Sheikh Abdurrahman bin Hassan, rahimahullah ta'ala, Al-Imanu billahi yaqtadi mahabbatu wa khashyatu wa ta'zimu wa ta'atu بامتثال أمري وترك نهيه وكذلك الإيمان بالكتب يقتدي الأمل بما فيها من الأمر والنهي سبحان الله الإيمان das ist jetzt Antwort eine starke Antwort auf die angeblichen Muslime die sagen wir glauben hört ihr zu oder seid ihr abwesend mit euren Seelen Hast du deine Seele im Club vergessen? Ich habe nicht dich gemeint, sondern den Boxer. Al-Iman billahi yaqtadi. Der Iman an Allah bedeutet, wenn jemand sagt, ich glaube an Allah. Was bedeutet das, ich glaube an Allah? Wenn jemand zu dir sagt, ich glaube an Allah, oder wenn du sagst, ich glaube an Allah, dann bedeutet das was? Mahabbatu. Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khashyatu. Und Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'zimu. Ja? Was bedeutet ta'zimu? Allah subhanahu wa ta'ala, dass du ihn azim machst, dass du ihn Lob preist. Ja? Bruder, barakallahu fik, wenn du dir die Nase schnalzen willst, dann geh raus. Das geht schon. Ja, die Brüder schauen alle auf dich. Du störst. وتعظيم und dass du Allah subhanahu wa ta'ala lob preist wenn du sagst er ist azim was bedeutet das groß mächtig der barek wa ta'ala wenn du über Allah subhanahu wa ta'ala sprichst fallen dir sofort die Attribute die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala er ist groß er ist mächtig er ist stark der barek wa ta'ala der Herrscher des Himmels der hat alles erschaffen der gibt das Leben und er gibt den Tod der barek wa ta'ala Er ist der Rasik, er ist unser Versorger, er ist der uns ernährt. Und so weiter und so weiter. وَتَعَاتُهُ بِمْتِثَالِ أَمْرِ وَتَرْكِ نَهِهِ Und wenn du sagst, ich glaube an Allah, das bedeutet, du gehorchst ihm in dem, was er dir befehlt und du hältst dich fern von dem, was er dir verboten hat. وَكَذَلِكَ الْإِمَانُ بِكُتُبِ Und wenn du sagst, ich glaube an die Bücher, Was ist das Erste, was uns unsere Mütter beigebracht haben, als wir klein waren? Vor dem Schlafengehen. Also, bei mir war es so. Obwohl wir nichts verstanden haben, was das bedeutet. Amentu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi bi sharri min Allahi ta'ala. Wa bil qadari khairihi wa sharrihi min Allahi ta'ala. Amentu billah. Wenn du das auswendig, hier Junge, kannst du Amen tu billah? Und du Amen tu billah, du warst der. Was bedeutet das? Keine Ahnung, Mutter hat mir beigebracht. Frag Mutter selber, was bedeutet das? Sie weiß es auch nicht. Miskina, sie hat das auch von ihrer Mutter gelernt. Ja. Und wir sagen, wa kutubihi, und wir glauben an die Bücher Gottes, an die Bücher Allahs. Wenn du sagst, ich glaube an das Buch Allahs, ja, ich glaube an den Koran zum Beispiel, dann bedeutet das, al-amelu bima fiha min al-amri, wa-nahi, dass du in Tat umsetzt, dass du das machst, was Allah dir im Koran befehlt. Ja, und dass du dich fernhältst von dem, was im Koran was verboten ist. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Wie viele Leute sagen, ich glaube an Allah, ich glaube an das heilige Buch, an Koran. Ja? Macht er das, was Allah ihm befehlt? Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn er sagt, ich glaube an Allah, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Eine Lüge. Entweder weiß er, dass er lügt, oder er weiß nicht, dass er lügt. Ja? Gibt es solche Leute? Es gibt solche Leute. Er ist so ein großer Jahil, er hat so wenig Wissen, dass er gar nicht weiß, dass er kein Muslim ist. Bist du Muslim? Wallah, ich bin Muslim, Bruder, ich bin Türke, ich bin Pakistaner, ich bin Albaner, ich bin Bosnier, ich bin Ägypter, ich bin Muslim. Er weiß nicht, dass er keiner ist. Liebst du Allah? Ja. Hast du Angst vor Allah? Ja. Gehorchst du Allah? Machst du, was Allah dir befehlt? Naja. Hältst du dich fern von dem, was Allah dir verboten hat? Naja, ich esse kein Schweinefleisch, aber dafür trinkst du. Manchmal. Allah muss dann. Man wird jetzt, die Leute, die Akhida studiert haben, werden sagen, schau, er sagt, wer Alkohol trinkt, ist Kafir. Das stimmt aber nicht, das ist Batil, das sage ich nicht. Wer Fundamente hat, wer richtige Akhida hat, wer Asludin hat, wenn er Alkohol trinkt, dann ist er kein Kafir, sondern er ist ein Muslim, der Sünde begangen hat. Wenn Allah möchte, wird er ihn bestrafen. Ja? Wenn er möchte, verzeiht er ihm, tabaraka wa ta'ala. Wenn er aber aufrecht Tauba macht, wird Allah ihn sicher verzeihen. Azza wa Jal. Ja, wir sagen das nicht. Aber, subhanallah, wallahi, wir leben in einer Zeit, wir brauchen nur die Augen aufmachen und es ist schon klar, wie ein Mensch tickt. Wie er tickt. Wallahi, du redest mit ihm 5 Minuten, du weißt schon, mit wem er ist, auf wessen Manager er ist, ob er von den Leuten von Kadirov ist, oder von denen von Atatürk, oder von denen von Husni Mubarak. 5 Minuten nur. Und du weißt es. Hasbun Allahu wa ni'mal Wakil. Allahu Akbar. Und dann kommt jemand und sagt, nein, das könnt ihr nicht machen. Halas, wir befolgen die Scharia. Wenn jemand sich als ein Muslim ausgibt, und er hat dafür Beweise, wenigstens das Gebet. Ja, wir sehen einen, er kommt in die Moschee rein, ohne Bart, er sieht aus, wenn wir ihn auf der Straße sehen würden, würden wir nicht nie Salam geben. Aber wir sehen ihn in der Moschee, er kommt und betet mit uns und so und macht Zikr und so. Yalla, mach, ich muss nicht, inshallah. Ja. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber sobald er beginnt zu reden, sobald er beginnt, seinen Müll auszuschütten vor dir, ist das, der hat keine Ahnung von Islam. Da, leider ist es so. Deswegen, Leute, würden nur die Leute schweigen. Aber jeder will über Islam reden. Jeder kommt, nein, Bruder, das darfst du nicht so machen, du darfst dich nicht so tief in diese Sache reinsteigern. Welche Sache? Wovon reden wir? Von Training? Von Drogen nehmen? Anabolika nehmen? Du darfst dich nicht so tief reinsteigern? Wir reden von Allahs Religion. Was heißt da tief reinschlagen, dass du dich tief in diese Religion, dass du extrem wirst? Was heißt da extrem? Du betest nicht einmal, kommst Juma hier am Freitag und willst mir etwas von Extremismus. Du bist ein extremer Jahil. Du hast extrem deine Religion vernachlässigt. Dich könnte man auch ein Extremist nennen. Ja? Aber ich habe nichts Neues eingeführt. Ich mache nur das, was der Prophet mir gesagt hat. Und nicht einmal das. Ich mache es so viel ich kann. Ah, so viel der Prophet mir befehlt. Na? Oder ich mache einen Bruchteil von dem, was der Prophet mir befehlt. Ich bin selber ein Miskin. Und du kommst und sagst mir, ich bin Extremist. Du bist ein Extremist. Du hast dich extrem, extrem von Allah und von seinem Propheten alaihi salatu wasalam entfernt. Und du sagst mir, ein Extremist. Hasbunallahu. Ein Extremist ist der, der etwas in Islam einführt, was nicht zum Islam gehört. Er erfindet Sachen, die, das ist Islam, das ist, das hat, er hat aber keine Beweise im Koran und Sunna, das ist ein Extremist. Aber einer, der sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat so gehandelt. Und er bringt dir einen Beweis, ein Hadith. Rawahu Buhari oder Muslim oder Tirmidhi oder Ahmed und was, wie auch immer. Dann ist das da kein Extremismus, subhanallah. Das ist richtiger Glauben, das ist richtige Religion. Allahu Mustan. Extremismus wäre es natürlich, wenn jemand, wie gesagt, Sachen einführt oder einen erfundenen Hadith oder er selber erfindet ihn. Ja. Bei uns einer, er wollte unbedingt den Sheikh spielen. Die Brüder haben zu Bayram also Schafe geschlachtet. Ja. Und er hat gesagt, von Sunna ist es, dass gleich nachdem du dein Schaf geschlachtet hast, dass du ein Dings nimmst, den Kebid, also die Leber, sofort, dass du ihn nimmst und dass du ihn so roh, dass du ihn isst, sofort so blutig roh. Und der Bruder hat ihn gesehen, hat geglaubt, er kennt sich wirklich aus, er kennt Hadith und so. Und hat genommen und hat was bekommen? Diesen Parasit, diesen langen Parasit an den Magen bekommen. Bandwurm. Aywa! Wegen diesen. Unglaublich! Mit welchem Recht? Allahu Akbar, der Prophet Salam sagt, wer auf mich lügt, absichtlich. Also sagt der Prophet Salam sagt und lügt, er findet etwas, was ich nicht gesagt habe. فَلْيَتَبَوَّأَ مَكْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Es soll sich ein Platz in Jahannam schon reservieren. Ein Platz ist reserviert für dich. Für die, die absichtlich Hadith auf den Propheten, wie zum Beispiel die Schia, die Rafida. Alle ihre Hadithe sind gelogen. Und oder bei den Sufi gibt es auch. Die lügen auch. Manche erwähnen gar nicht, der Prophet hat gesagt, sondern die sagen, mein Herz hat mir erzählt, oder mein Herz überliefert mir von meinem Gott. Allah hat mit meinem Herzen gesprochen und mein Herz überliefert mir. Haddathani qalbi an Rabbi. Das ist die stärkste Überlieferungskette bei den Sufi, extremen Sufien. Mein Herz hat mir überliefert mir von Allah. Allahu Mustan. Und Wallahi, in manchen Büchern von Fuqaha, die extreme Sufis waren, sie haben auch über Fiqh geschrieben und über andere Sachen. Ja. Einer sagt, die Kaaba, geht und besucht meinen Sheikh. Ja. Und falls es passiert, dass du in Mekka kommst und die Kaaba ist nicht da, ja, dann mach einfach Tawaf dort, wo sie sein hätte sollen. Also. Weil sie ist weggegangen, um seinen Sheikh zu besuchen. Wallahi, Sufis glauben an sowas. Dass Kaaba seinen Sheikh besucht hat. Ja. Dass der Sheikh selber in der Nacht die Kaaba besucht, jede Nacht. Oder mit dem Propheten Salame plaudert und so redet und die Problematiken dieser Umma löst und bespricht. Das ist eine Sache. Wenn du daran nur zweifelst, bist du Kafir. Kafir Billah und Kafir bi Rasul und Kafir bi Sheikh. Ja. Kafir bi Ustaz. Wallahi al-Azim. Ja, ich kenne einen, ihr könnt es ruhig schreiben, er heißt Suleiman Bugari. Suleiman Bugari. Einer der größten Sufi-Schuyuch in Bosnien. Der Führer, der Alim. Er ist der Wali. Ja. Er hat in Medina studiert. Ja. Welche Kulia? Kuliatul Quran. Er ist nicht ein einfacher Hafiz, sondern er ist Kura-Hafiz. Ja, er kann alle Kiraat auswendig. 10 Kiraat auswendig. Und Tafsir hat er studiert. Und. Ja, er kommt zurück nach seinem Studium und findet einen alten Mann in einem Wald, der alleine lebt. Und sagt, das ist Ali Dede. Ali Dede, das ist ein Waliullah. Allahs auserwählter Wali, auserwählter Diener. Ja. Er ist bei Allah etwas Besonderes. Er hat übernatürliche Kräfte wegen seinem starken Iman und wegen seinem Licht, das strahlt. Schaut jetzt her. Er hat das absichtlich gemacht, weil diese Wilaya ist übertragbar. Der Sheikh Wali sucht sich den besten Schüler von sich und übertragt die Wilaya von sich auf ihn. Wenn er stirbt, ist er Wali geworden. Und jetzt bin ich euer von dieser Tarikat, von dieser Gruppe, Sufi-Gruppe. Ich bin jetzt der. Ich habe seine Nur habe ich geerbt. Jetzt mache ich weiter mit euch. Ha. Jetzt kommt's, Allah. Er ist gekommen, hat den Ali Dedo ist gestorben. Er ist der Wali geworden. Ha. Und er erzählt über diesen Ali Dedo. Keiner kennt diesen Mann, das ist irgendein Analphabet im Wald, der lebt. Ha. Aber er hat sich gerade genau den ausgesucht, weil mit ihm wird es klappen. La haula wa la quwwata illa billah. Das ist ein Jahil, ein Niemand. Leute, Sufis, Wallahi, haben ihre Töchter zu ihm gebracht, damit er ihnen Beraka gibt. Kamera nimmt ihn auf, es gibt Videos. Er nimmt 18-jähriges Mädchen so mit Kopf und so und küsst sie direkt auf den Mund. Ja? Und ich sage, wie kannst du das machen? Ich sage, nein, dieser Kuss, das ist wie ein Kuss, wenn man seine eigene Tochter küsst. Nicht so wie, ich denke, der alte Knacker, was du wohl. Allahu musta'an. Perversling, mit welchem Recht? Ja? Mit welchem Recht ist sie deine Tochter, wenn du das, ja? Oder ist sie eine fremde Frau für dich? Eine fremde, ein Allahu Akbar. Hasbun Allahu, Shaitan. Al-Muhim. Schaut jetzt her. Dieser Sulaiman Bukhari hat die Geschichte von Ali Dede erzählt, wie seine Keramat, seine übernatürlichen Kräfte, die Allah ihm gegeben hat, was er alles erlebt hat. Ja? Und unter anderem war er in Tschetschenien in Dschihad. Ja? Er war im Traum, also im Fliegen, ist er gegangen und hat mit ihnen zusammen gekämpft gegen die Russen. Ja? Und dann sagen sie, das ist aber kein Problem, wir können die Mujahideen in Tschetschenien fragen, die werden das sicher bestätigen. Ja? Wir fragen die Mujahideen in Tschetschenien, sie werden sicher bestätigen, dass Ali Dedo mit ihnen gekämpft hat. Er ist blutig aufgewacht, voller Narben und wegen der ganzen Schießerei dort gegen die Russen und so weiter und so weiter. Wallahi, ich denke mir, es ist nicht, die tschetschenischen Sufis werden das bestätigen. Und sagen, ja, es gab einen, er ist auf Flügeln gekommen und hat mit uns, hat Russen aufgefressen, hat sich in einen Drachen verwandelt und hin und her. Wie bei Mortal Kombat. La haule wa la quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Aywa. Nächste Messala, die wirklich was mit Iman zu tun hat. Wenn wir sagen über Iman, dann müssen wir direkt auch über Kufr sprechen. Ja? Und dann über die Taten. Ja? Über die Taten, über die guten Taten, über die schlechten Taten und so weiter und so weiter. Weil Taten sind bei Ahli Sunnah wal Jama'a ein Teil des Imans. Sie sind der Iman. Ohne Taten gibt es kein Iman. Alles? Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und das ist die Aussage von Sheikh Abdullah Ibn Abdirrahman Abu Batina, rahimahullah ta'ala, und er sagt, Ajma ahli sunnah wal jama'a, anna ashabul kebair, la yakhluduna fin nar, idha matu ala tawheed, wa anna man dakhala nar minhum, bi dhanbihi yakhruju minha, kema tawatarat ila hadith, bi dhalike anin nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Ahli sunnah wal jama'a, sind sich einig, dass die Muslime, die große Sünden begangen haben. Große Sünden, wir reden jetzt von Kebair. Wir reden nicht von Kufr und Schirk. Sondern große Sünden wie Zina oder Alkohol trinken oder Zinsen essen oder Totschlag oder und so weiter und so weiter. Ja? Dass die Muslime, ja, sie werden nicht für die Ewigkeit in Jahannam bleiben, wenn sie Tauhid hatten, wenn ihr Tauhid aufrichtig war, werden sie nicht für die Ewigkeit in Jahannam bleiben. Das ist Antwort auf wen? Die sich Ahli Sunnah wal Jama'a in Iman widersetzen. Den Mu'tazila und den Khawarij. Oder nicht? Weil beide dieser Gruppierungen sagen, der Iman ist ein Ganzes. Wenn ein Teil weg ist, ist der ganze Iman weg und er wird ewig in Jahannam bleiben. Das sagen die Mu'tazila und die Khawarij. Na, er wird immer in Jahannam bleiben. Verstehst du mich, Barakallahu fikum, weil er eine Sünde begangen hat. Aber Ahli Sunnah wal Jama'a sagen, nein, er ist ein Muslim. Er hat Alkohol getrunken oder dies. Er ist ein Muslim, er ist ja kein Kafir dadurch geworden. Ha. Was ist diese Sache oder diese Problematik? Sie werden ja wieder in dem Tarif, wie sagt man Tarif? Echt? Nein, Tarif. Tarif ist Definition. Da. Es? Definition von Iman ist Ta'rif. Ta'rif und Iman, Definition. Was ist los mit uns heute? Ja? Na, ich rede. Ich habe keine Ahnung, ich habe irgendwas. Nein, danke, Barakallahu fik. Aus Maucha trinke ich gar nichts. Warum? Na, sehen wir nicht. Das ist zu gut, gell? Aywa. Der Iman, haben wir gesagt, sind القول باللسان وعمل بالجوارح والأركان واعتقاد بالجنان oder بالقلب. Die Taten sind Aussage mit der Zunge und die Tat mit dem Körper und der Glaube mit dem Herzen. يزيد بطاعة وينقص بالمآسي. wird größer und stärker mit den guten Taten, mit Gehorsamkeit, وينقص بالمآسي, und wird schwächer mit Sünden. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Wird schwächer mit den Sünden. Das ist für den, der Tauhid hat. Die Hawarij haben mir gesagt, wenn jemand eine Sünde begeht, er kommt niemals aus Jahannam raus. Er ist sofort Kafir. Aber Ahl Sunnah wal Jamaa sagen, nein, wenn er in Jahannam kommt, falls es passiert, dass Allah ihn vorher nicht verzeiht, weil er Tauba nicht gemacht hat, dann wird er vielleicht in Jahannam kommen und er wird eines Tages wieder rauskommen. Aywa. Und die Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam über diese Sache sind was? Mutawatir. Es gibt unzählige Hadithe, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam Leute beschreibt, Muslime beschreibt, die in Jahannam fallen werden. Muslime, die in Jahannam fallen werden. Dann wird Allah den Malaike befehlen und die Malaike werden sie aus dem Jahannam rausbringen. Einer, dessen Iman wirklich aufrecht ist, was wird er sagen? Er sagt, ja, falls das passiert, dass ich in Jahannam komme, dann komme ich ja eines Tages raus. Sag ich mir, was für ein Schwachkopf bist du? Du glaubst überhaupt nicht an Jahannam. Weil wenn du glauben würdest an Jahannam, würdest du das machen, was Omer macht. Er nimmt Feuer, also Kerze, und gibt seine Hand über die Kerze und sagt, koste Omer, koste Sohn von Khattab, Omer ibn Khattab, koste das Feuer. Ja, dass du spürst, wie Feuer ist. Und dieses Feuer auf dieser Welt ist nichts im Vergleich zu Feuer. Zum Feuer in Jahannam. Deswegen, wenn jemand kommt und sagt, ich glaube an Jahannam, ich glaube an das Feuer in Jahannam, Wallahi, seine Einstellung zu dieser Religion wird ganz anders sein. Hasbunallahu al-Wakil. Genau, der auf der anderen Seite, der ein schweres Leben auf dieser Welt führt, wegen dem Islam, er ist ein aufrechter Mu'min. Und auf ihn, als auf einen aufrechten Mu'min, werden viele Speere und Dings brechen. Versteht ihr mich, Barak? Wie auf ein Schutzschild. Viele Speere und Lanzen und Pfeile werden auf ihn brechen, barakallahu fikum. Aber all diese Probleme, die ein Mu'min in dieser Welt findet, sobald er sich an Jannah erinnert, und das Zwischen der Vögel dort, Allahu Akbar, alle diese Probleme sind nichts. Wallah, weil er kennt Jannah. Allah hat ihn Jannah beschrieben. Und der Prophet, nur dass er nichts davon weiß, er ist selber schuld. Er wird es in der Religion für nichts geben, Wallah. Für das ganze Gold und Geld dieser Welt wird er diese Religion nicht geben. Weil er weiß, der Tag des Sterbens muss kommen. Und dann erwarten dich entweder Jannah oder Jahannam. Und du weißt, du kennst beides ganz genau. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt über die Bewohner des Paradieses, wenn er in die Jannah reinkommt, er wird sein Haus oder sein Besitz in Jannah, was er bekommt, er wird es besser kennen, als sein Haus, in dem er in dieser Welt gelebt hat. In dieser Welt, die Kinder verstecken irgendwas, keine Ahnung, Schraubenzieher, wo ist die Schere, du suchst, drehst durch, in deinem eigenen Haus weißt du nicht, wo sich die Sachen befinden. Hey Frau, wo sind meine Schuhe, wo ist mein T-Shirt, wo ist dies, wo ist das? In Paradies, in deinem Haus, wenn du reinkommst, du kennst dich überall aus, wo was ist. Und ist für dich speziell. Keiner kann es nehmen oder anfassen oder berühren. Es gehört nur dir. Und noch andere Sachen, dass wir, wenn wir über Hurulin beginnen zu sprechen, dann wird... Wird es Probleme geben heute? Wallah. Aber viele Leute wollen die Hurulain nicht. Sie wollen sie nicht. Viele wollen überhaupt nicht in Jannah. Warum? Weil sie gar nicht an Jannah glauben. Er will sie lieber hier eine, wie soll ich sagen? Nicht Jannah, ich rede von Hurulain. Er will unbedingt diese ganzen, die jeder hat, die jeder haben kann. Es ist nur Frage des Geldes. Wallah, ich habe eine Freundin, sie ist mir treu und sie ist treu. Wallah, wenn jemand kommt mit mehr Kohle in der Tasche, mit mehr Muskeln, mit einem besseren Auto und was halt besser sein könnte bei ihm als bei dir, sie wird dich sofort verlassen. Sie wird dich vergessen, so als ob es dich niemals gab. Ayo, aber viele, du darfst ruhig lachen, es ist lustig. Allah. Er will nicht Hur ul Ayn. Er will unbedingt diese irgendeine, die jeder hat oder vor ihm gehabt hat und nach ihm haben wird. Ja? Oder mit ihm zusammen auch hat. Aywa, meine Freundin ist mir treu. Ach, das denkst du. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma stan, barakallahu fikum. Aywa. Naam. Dann, also diese Fatwa wird der verstehen, der diese Mas'ala Iman gelernt hat. Nicht gelernt, sondern studiert hat. Wird er auch diese Aussage verstehen. Ich werde versuchen, sie euch zu erklären ein bisschen, inshallah. Aber nur über diese Sache zu reden, würden wir also viel brauchen. Al-Muhim, die Aussage ist von Abdul-Latif ibn Abdirrahman. Er sagt, فَمَنْ سَوَّى بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام أو سوى بين شعب الكفر في ذلك فهو مخالف لكتاب والسنة خارج عن سبيل السلف الأمة داخل في أموم أهل البدع والأهواء فمن سوى بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام derjenige der die Abzweigungen des Imans auf eine Ebene stellt in welchen sagen in Asma والأحكام in Namen und in den welchen also Ahkam urteilen. Was bedeutet das? Au sawa baina shu'ab al-kufr fi dhalika, oder er stellt die Shu'ab, die Abzweigungen des Kufrs auf eine Ebene, fa huwa mukhalifun li kitab wa sunna, so einer widersetzt sich Koran und Sunna. Was bedeutet, sie auf eine Ebene zu stellen? Dass du sagst, Iman ist einer. Entweder du hast ihn oder du hast ihn nicht. Die Murji sagen, wenn du Iman hast, das wird dich dazu bringen, dass du Taten machst. Ja? Die Hawarij sagen, Iman ist ein Teil, man kann es nicht teilen. Ja? Entweder du hast es oder du hast es nicht. Wenn du eine Sünde begehst oder den Iman nur ein bisschen, wie sagt man das, beschädigst, ist der ganze Iman weg. Ja? Sie haben den Iman auf eine Ebene gestellt. Es kann nicht größer oder stärker werden. Entweder du hast es oder du hast es nicht. Ja? Und bei dieser Sache sind sich diese Ahlul Bida einig. Au sawa baina shu'ab al-kufr fi dhalik. Oder er sagt, Kufr ist Kufr. Ja. Wer eine Sünde begeht, der ist Kafir. Ja. Aber wir wissen auch, der Iman hat seine Abzweigungen. Wir haben den Aslul Iman. Wir haben zum Beispiel, das Aslul Iman ist das Gebet zum Beispiel. Ja. Das Gebet. Und dann haben wir andere Taten, die sind größer als andere oder stärker. Wie zum Beispiel die Wajibat. Pflichten, das, was Allah dir befehlt, Tabarak wa ta'ala, wenn du die ausführst, wird dein Iman natürlich viel größer werden und stärker werden, als wie bei freiwilligen Gebeten. Ha, für was gibt es mehr Belohnung? Für ein Pflichtgebet oder für ein freiwilliges Gebet? Für ein Pflichtgebet gibt es mehr Belohnungen, der Iman geht stärker. Deswegen sind nicht alle Taten auf demselben Niveau, dass du sagst, er betet zwar nicht, aber er fastet Ramadan, ist ein Mu'min. Nein, das geht nicht. Das Gebet ist wichtiger als Fasten. Oder nicht? Und das Gebet ist ein Fundament. Und beim Fasten, keiner der Ulema hat gesagt, wer im Ramadan nicht fastet, wer im Ramadan Iftar macht und isst, ist ein Kafir. Keiner hat das gesagt. Hat das jemand gesagt? Keiner hat das gesagt. Wenn er natürlich sagt, Fasten ist wajib, aber ich selber faste nicht, weißt du, wir leben hier und so, ich muss arbeiten, Baustelle hin und her, es ist Hitze, keine Ahnung, meine Frau ist so schön, ich kann nicht Sabbat machen tagsüber, wenn sie neben mir sitzt. Keiner sagt, er ist ein Kafir, er ist ein Sünder. Oder nicht? Aber wer nicht betet, wer sagt, er ist ein Kafir? Die Sahaba sagen, er ist ein Kafir. Der Prophet sagt, er ist ein Kafir. Allah sagt, er ist ein Kafir. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ist es nicht so? Aber beim Fasten nicht. Deswegen Fasten und Gebet. Iman durch diese Taten ist nicht gleich. Wer sie auf eine Ebene stellt und sagt, ja, er ist ein Muslim, er hat voriges Mal Hajj gemacht. Betet er? Nein. La hawla wa la quwwata. Fastet er? Nein. Zahlt er Zakat auch nicht. Aber er hat Hajj gemacht, er ist Hajji. Hajji bedeutet Muslim. Ahlul Bidah. Er kommt sofort zu Ahlul Bidah wegen diesem Glauben. Und das gleiche, die Abzweigungen Shu'ab Shu'abul Kufr. Wer eine Sünde macht, ist Kafir. Kufr ist Kufr. Wie Sahih al-Sunnah al-Jama'ah sagt, nein, es gibt den großen Kufr und den kleinen Kufr. Kleiner Kufr ist große Sünde. Wer sie begeht, ist ein Muslim. Ja? Er steht unter Allah subhanahu wa ta'ala Willen. Wenn Allah ihn verzeihen möchte, verzeiht er ihm. Wenn er ihn bestrafen möchte, dafür bestraft er ihn. Aber wer den großen Kufr begeht, er ist aus dem Islam raus. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah macht Unterschied zwischen den Shu'abul Iman, die Abzweigungen des Imans, und die Abzweigungen des Kufrs. Nicht alle Sachen sind auf einem Niveau. Bei Ahlul Bidah, wer sagt, Kufr ist Kufr. Wer das macht, ist Kafir. Er ist aus dem Islam raus. Oder der, der eine gute Tat hat, oder irgendeine gute Tat macht, er ist Mu'min. Halas. Oder wie die Murji'ah sagen, La yadurru mal imani ithmun. Die Sünde schadet nicht jemandem, der Iman hat. Wenn er Iman im Herzen hat, meinen sie, dann schadet ihn nicht, wenn er Sünden macht. Er ist ein Mu'min. Wir sagen, nein, sein Iman wird immer schwächer und schwächer, bis er weg ist. Komplett. Das ist die erste Fetwa, die wir vorhin gelesen haben. Die Sahaba hatten Angst um denjenigen, dessen Iman schwach ist. Also seine Taten sind schwach. Sie hatten Angst, dass er nicht ein Munafik ist, oder? Dass der Iman früher oder später komplett weggehen wird und er zu Kafir wird. Solche Leute kennen wir. Ich kenne solche Leute. La haula wala quwwata illa billah. Das habt ihr inshallah verstanden, hoffentlich. Aywa. Taib, nächste Fetwa von Muhammad ibn Abdul Wahhab. Die ist sehr gefährlich. Er sagt, Lekat, also er überliefert nur von Imam Ahmed. Also ist das von Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. لَكَدْ أَفْتَى الْإِمَامُ أَحْمَدْ وَغَيْرُهُ مِنَ السَّلَفِ بِكُفْرِ مَنْ قَالْ إِنَّ الْعَبْدَ يَسِيرُ مُسْلِمًا بِالْمَعْرِفَةِ فَقَدْ. Allahu Akbar. Die ist gefährlich für einen Jahil. Aber einer, der Wissen hat, wird sofort sagen, Wallahi Sadaq. Er hat die Wahrheit gesagt, hundertprozentig. Imam Ahmed hat Fetwa gegeben und andere Imame der Salaf, rahimahumullah ta'ala, dass Kafir ist, Ungläubiger ist der, der sagt, ein Mensch wird Muslim, nur wenn er Allah subhanahu wa ta'ala erkennt. Er mit Herzen hat er erkannt, dass es Gott gibt. So einer ist Muslim geworden. Imam Ahmed sagt, wer so etwas sagt, ist Kafir. Glauben die Juden und Christen, dass es Gott gibt? Die glauben es. Sind sie Muslime geworden? Sicher nicht. Hundertprozentig nicht. Einer, der den Propheten beschimpft, aber er sagt, ich glaube an Gott. Ich erkenne, dass es Gott gibt. Ich spüre, dass es gibt eine Macht, hat mich erschaffen. Das ist der allmächtige Gott. Ist er Muslim dadurch geworden? Wer sagt, er ist Muslim oder ist ein Gläubiger, er ist selber ein Kafir. Wenn jemand jetzt kommen würde und sagt, die Christen, sie glauben an Gott, das sind Gläubige. Ich kann nicht sagen, das sind Ungläubige. Sagen wir, das ist Kufr, was du da gesagt hast. Kufr. Unglaube. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Weil wir haben gesagt, Muslim wird man nicht, indem man sagt, ich glaube an Gott. Muslim wird man, indem man Allah und seinem Propheten Mohammed s.a.w. gehorcht. Indem man bezeugt, dass es keine Gottheit gibt außer Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten alayhi salatu wassalam als Propheten akzeptiert und anerkennt und ihm gehorcht und ihm befolgt. Nur so wird man Muslim. Was sagen die Juden und Christen über Mohammed s.a.w.? Nein, sie sagen, ihnen hat es gegeben. Sie sagen, ihnen hat es gegeben, aber er war kein Prophet. Falsche Prophet. Die sagen, er ist kein Prophet, er ist ein Lügner gewesen. Das sagen die Juden und Christen. Wenn jemand sagt, Mohammed ist immer wäre ein Lügner, kann er ein Muslim sein? Aber denn, wenn er für dich Muslim ist, bist du Kafir. La haula wa la quwwata illa billah. Aywa. Taib, hört ihr zu. Diese Fetwa ist sehr wichtig. Merkt euch die, inshallah ta'ala. Sheikh Abdullah ibn Abdurrahman Abu Batin sagt, لَكَدْ كَفَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ أَخْرَجَ الْأَمَلَ مِنَ الْإِمَانِ. Was sagen wir über die Murji'ah? Was sagen wir über die Murji'ah, die sagen, die Tat, okay, nicht über die extremen Murji'ah, die Murji'ah zu Jahmiyyah, die sagen, wenn man Kufr begeht, wenn man Kufr begeht oder Sünden begeht, das schadet einem nicht, der Iman hat. Außer man leugnet Allah subhanahu wa ta'ala oder dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam und so weiter und so weiter. Ja. Die, nicht die extremen Murjia, sage ich, sondern die Murjia tu Fukaha, die Liberalen. Sie sagen, die Tat gehört nicht zum Fundament des Imans, fi Musamma al-Iman. Aber die Tat wird zwangsläufig entstehen, wenn man Iman im Herz hat. Wenn man Iman im Herz hat, wird Iman entstehen, werden Taten entstehen. Wenn man keine Taten hat und Iman im Herzen hat, ist man trotzdem ein Gläubiger, ein Muslim. Sagen die Murji'a. Okay? Ahli Sunnah wal Jama'a, allgemein ist bekannt, dass Ahli Sunnah wal Jama'a die Murji'a nicht Tekfir geben. Ja? Wegen dieser Schubha, die sie haben. Weil sie, die Murji'a, sie verlangen von dir, dass du La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sagst. Weil wenn du das nicht sagst, können sie dir keinen äußerlichen Hukum geben. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Und dieses La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ist eine Tat. Mit was? Tat mit der Zunge. Aussprache. Versteht ihr mich? Deswegen, die Ahli Sunnah wal Jama'ah macht nicht Takfir über Murji'a. Aber, was sagt Sheikh Abdullah ibn Abdirrahman Abu Batin? Kefere Jama'atun min al-Ulema. Eine Gruppe von Ulema. Eine Gruppe von Ulema hat Takfir über solche gemacht. Wer sagt, Iman gehört nicht, also die Tat ist nicht Fundament des Imans. Es gibt Ulema, die sagen, so einer ist Kafir. Was können wir daraus verstehen? Ja? Dass es Meinungsverschiedenheit gibt bei demjenigen, ja, der sagt, du bist ein Mu'min, auch wenn du keine Taten hast. Wenn du keine Taten hast, du glaubst mit dem Herzen, ja, du glaubst mit dem Herzen, dass es Allah gibt und bist überzeugt und ja, sagst La ilaha illallah, aber keine anderen Taten, nichts. Bei dieser Sache gibt es Meinungsverschiedenheit. Manche Ulema sagen, er ist ein Kafir. Selbst sein La ilaha illallah zählt nicht. Ja? Ist das nicht so? Wir haben ja darüber geschworen, sofort, wenn wir über das Gebet sprechen, werden wir sofort diese Mesela in Tat umsetzen. Einer sagt, nein, ich will nicht beten. Der Hakim stellt ihm Schwert auf Hals und sagt, willst du beten? Du hast, mach Tauba und bete. Er sagt, nein, ich will nicht. Na was? Ist das nicht Kufr? La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Wallahi, diese Mesela, Iman, ist das Wichtigste. Wenn man das lernt, mit den Taten und so, wird man, wallahi, wird einem das Leben leichter. La hawla wa la quwwata illa billah. Das ist das erste Thema, was man an der Fakultät lernt. In Aqidah. Es gibt ein Fach, das heißt, es gibt viele Fächer. Fiqh, Koran, Usul, Hadith. Und es gibt ein Fach, der heißt Tawhid oder Aqidah. Das allererste Kapitel ist das Kapitel Al-Iman. Was sagen die verschiedenen Sekten? Was ist Iman bei Asha'ira? Kein großer Unterschied zwischen Asha'ira und Jahmiya. Wallahi. Die sagen, Asha'ira sagen Ma'rifa. Oder Tasdik. Dass du Allah subhanahu wa ta'ala anerkennst, dass du an ihn glaubst, dass es ihn gibt. Deswegen sagen die Asha'ira, La ilaha illallah, was bedeutet bei Asha'ira? Ja? La muhtariya illallah. Es gibt keinen Schöpfer oder der etwas erfindet oder erschafft, außer Allah. Das ist total falsche Definition von La ilaha illallah. Ja? Weil wenn jemand anderen anbetet oder Schirk macht oder Kufr macht, er ist kein Kafir. Warum? Weil er sagt, Allah ist der Schöpfer, er hat alles erschaffen. Okay, er hat alles erschaffen, aber du betest deine Statue an oder du rufst deinem Sheikh in deinen Ibadah, ja Sheikh, ja Ustaz, ja Fulan, ja Fulan. Ja? Warum? Nur weil sie falsche Definition von La ilaha illallah gemacht haben. Würden sie sagen, es gibt keinen, der anbetungswürdig ist. Niemand darf man anbeten außer Allah, würde ihnen diese Sache niemals passieren. Wenn jemand sagt, ja, Mohammed oder ja, Hassan oder er hat die Ibadah gemacht und sofort ist La ilaha illallah kaputt. Nutzlos, ungültig. Ich weiß, wie manche von euch, ist es wirklich schwer, mir zu folgen. Vielleicht heiratet morgen jemand und der denkt sich, wie werde ich das Ganze morgen organisieren und den und der. Er versteht, er hört nicht Imam Shafi und auch nicht Mohammed ibn Wahhab und Allahu Akbar, aber inshallah, alles wird in Ordnung sein. Man muss sich schon konzentrieren für diese Vorträge. Wallahi, diese Sachen sind wichtig. Ich habe 100 Mal oder noch mehr, Wallahi, habe ich das Kapitel über Iman gelesen. Du liest, musst alles auswendig kennen. Dann kommst du morgen und er fragt dich, was ist Iman bei Murji'a? Was ist Iman bei Murji'a tul Fukaha? Ja, und du schreibst, tak, tak, tak, was ist Iman bei Keramie? Was ist Iman bei Jahmiye? Was ist Iman bei Ahl Sunnah wal Jamaa? Ah, und du musst das alles erwähnen, dann musst du Beweise bringen. Was ist Beweis von Ahl Sunnah wal Jamaa, dass die Tat zu Iman gehört? Was ist Beweis? Da musst du Beweise schreiben. Koran, er will einen Beweis von Koran, dann will er Beweis von Sunnah, ein Hadith. Ja. Und was hat Imam Abu Hanife, rahimahullah ta'ala, gesagt, als er mit jemandem diskutiert hat? Na? Als er zu ihm gesagt hat, Al-Iman, entu'mine billahi, und dann hat er gewähnt, dass du an Allah glaubst, und Salah, und Jihad, fise bilillah. Ja? Dann hat einer der Schüler gesagt zu Imam Abu Hanife, willst du ihm nicht antworten auf das? Er sagt, subhanallah, wie soll ich ihm antworten? Und er sagt, Kale Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Darauf gibt es keine Antwort. Darauf gibt es kein Red. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, der Iman ist, dass du an Allah glaubst und das Gebet verrichtest und in Dschihad kämpfst. Und was ist das Gebet und Dschihad in diesem Fall? Taten! Das bedeutet, Taten sind der Iman. Inna ladina amanu wa amilu salihat. Alle, die meisten Ayat kommen zusammen. Die, die glauben und Gutes tun. Ja. Die Murji'a haben das verdreht und sagen, nein, nein. Die, die glauben und dann die Gutes tun. Allahu mustan. Wa. Dieses Wa bedeutet für dann, danach. Wenn ich sage, Mu'arbek ist gekommen, dachale Mu'arbek wa Muhammad. Mu'arbek ist gekommen und Muhammad ist danach gekommen. Das in der arabischen Sprache sagt man Thumma. Und danach ist er gekommen. Ha? Aber ich habe gesagt, Wa bedeutet gemeinsam, zusammen. Die sind zusammengekommen. Ja? Und zusammen. Und nicht und danach. La haula wa la quwwata. Alle diese Shubuhat muss man. Deswegen, Iman ist sehr wichtig. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah hat ein ganzes Buch geschrieben, Al-Iman. Ha? Und die, also die Brüder, die Inshallah, da richtige Menschen und richtige Akide und so. Ja? Alle haben sie dieses Buch gekauft. Sogar damals, als sie Arabisch studiert haben. Keiner hat es verstanden, die Sprache von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Erstens kannst du nicht Arabisch so gut. Zweitens, die arabische Sprache von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, die er gesprochen hat. Sogar ein Araber muss ein Dings Lexikon verwenden, um diese Wörter zu verstehen. Wie hoch Arabisch er gesprochen hat. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah war kein Araber, sondern er war ein Kurde. Allahu Akbar. Ja. Interessant, gell? La hawla wa la quwwata illa billah. Aber wir haben alle dieses Buch gekauft. Iman von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, aus Liebe zu Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Obwohl wir, die meisten haben es nicht lesen können, weil sie es nicht verstanden haben. Wenn er beginnt dazu, du liest Wörter und so, verstehst du es aber nicht. Kannst alle Buchstaben lesen, mashallah, so. Aber du verstehst es nicht. So stark das Buch ist. Man muss Ilm haben. Ilm über diese Mes'ala, über dieses Kapitel musst du Wissen haben, damit du dieses Buch verstehst. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Aber das alles ist nicht schwer. Man muss das inshallah ta'ala nur lernen, mit Allah tabarak ta'ala erlaubnis. Aiba. Dieses Buch gibt es auf Englisch, gibt es das Buch. Kitab al-Iman von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Ja. Wenn es das gibt, dann ist das wirklich eine gute Sache für die, das ist sehr gut. Für die Englisch sprechen. Mit der Voraussetzung, dass es richtig übersetzt ist. Auf Deutsch. Sei froh, dass es Hissen und Muslim gibt. Aywa. Die letzte Fatwa war, وَقَدْ كَفَرَ جَمَاعَ مِنَ الْعُلَمَاءَ مَنْ أَخْرَجَ الْأَمَلَ مِنَ الْإِيمَانِ. Eine Gruppe der Ulema hat Tekfir gemacht auf denjenigen, der die Taten nicht zu Iman dazu zählt. Die sagen, nein, Iman ist im Herzen. Die Taten kommen danach. Wenn man richtige Iman hat, wird man auch Taten machen. Ja. Aber man ist Mu'min trotzdem mit Herzen, auch wenn man keine Taten begeht. Du glaubst mit Herz, es gibt Allah, du glaubst an Propheten, du glaubst an Yawm al-Qiyamah. Ja. Aber Taten, äußerliche Taten, nichts. Ja. Wer keine äußerlichen Taten hat, ist Kafir bei allen Ulema Ahli Sunnah wal Jamaa. Aber über denjenigen, der sagt, er wäre ein Muslim, bei dieser Sache gibt es verschiedene Meinungsverständnisse bei den Ahli Sunnah wal Jamaa. Damit man das unterscheiden kann. Nicht, dass jemand kommt und sagt, ja, halas. Naam. Die nächste Fetwa von Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Haben wir noch Zeit? Aber das lesen wir noch durch, inshallah ta'ala. مجرد الاتيان بلفظ الشهادة من غير علم بمعناها ولا عمل بمقتداها لا يكون به المكلف مسلما بل هو حجة على ابن آدم خلافا لمن زعم أن الإيمان مجرد الإقرار كالكرامية ومجرد التصديق كالجهمية. Das nur das Aussagen, das bloße Aussagen von La ilaha illallah, ohne zu wissen, was die wahre Bedeutung ist, und ohne in die Tat umzusetzen, oder das, wozu dich La ilaha illallah aufruft und dir befehlt, dass du in Tat umsetzt, La yakunu bihi mukallifu muslimen, ein Mensch ist dadurch nicht Muslim geworden. Er kommt und sagt La ilaha illallah, er versteht nicht, was das bedeutet, und er macht auch, er lebt nicht nach diesen Wörtern, er tut diese Wörter nicht, diese Worte in Tat umsetzen, so einer ist nicht Muslim geworden. Bel huwa hujjatun ala ibn Adam. Nein, diese Shahada wird Beweis gegen ihn sein. Gegen den Sohn Adams, also gegen den Menschen. Das ist also die Akida von Ahl Sunnah wal Jama'ah. Khilafen liman. Als Khilaf oder mein, also im Gegensatz zu denen, die sagen, dass Iman nur Ikrar ist. Ikrar bedeutet zugeben. Also du sagst, ja, Allah gibt es. Und du bist Muslim. Das sind die Keramie, eine richtige Kuffar-Mushrikin-Sekte, die Keramie. Ja. Oder wie die Jahmiye, die mit Herzen glauben, dass es Allah gibt. Aber sie haben es nicht ausgesprochen. Ja. Das sind die Jahmiye. Die sagen, so einer ist Gläubiger. Beide diese Sekten, Keramie und Jahmiye, sind Kuffar-Sekten, die sich Ahl Sunnah wal Jama'ah widersetzen. Und sich den klaren Beweisen aus Koran und Sunnah widersetzen. Da sind wahrscheinlich für euch zu viele, ich sehe ganz besonders die in Hinterrhein, die ganze Zeit lachen, das sind zu viele Informationen für die. Aber Allah muss dann, wir können ja nicht alle dieses Kapitel verstehen. Khaira. Aywa. Inna musamma al-Iman. La budda fihi min tasdiq wal-amal. Wa man shahida an la ilaha illallah. وأبدا غيره فلا شهادة له وإن صلى وزكى وسام وأتى بشيء من أعمال الإسلام. إن مسمى الإيمان، das Fundament des Islams، das Fundament des Islams، oder von das Fundament des Imans، das Fundament des Glaubens ist لابد فيه من تصديق والعلم عمل. Damit du das Fundament des Imans hast, dann musst du mit Herzen glauben. Mit Herzen musst du das bezeugen und mit deinen äußerlichen Taten, mit Gebet und Hajj und Zakah und Fasten und Sadaka und Zikr und so weiter und so weiter. Mit deinen äußerlichen Taten musst du den Iman beweisen. Diesen Teil des Imans, das ist der äußerliche Teil. Und der innere Teil, das ist im Herzen, das sieht niemand außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und das ist was? Gottesfürchtigkeit, Ikhlas, Aufrichtigkeit. Taqwa, haben wir gesagt, Yaqin, Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala, Demut vor Allah subhanahu wa ta'ala, Liebe zu Allah tabaraka ta'ala, und so weiter. Aywa, wa man shahida an la ilaha illallah, wer bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, ashhadu an la ilaha illallah, wa abada gaira, macht aber Ibadah jemand anderen, fala shahadata lahu, so einer hat keine Shahada. وَإِنْ صَلَّى وَزَكَى وَسَامَى وَأَتَى بِشَيْءٍ مِنْ أَعْمَالِ الْإِسْلَامِ. Auch wenn er betet und Zakat zahlt und fastet und irgendwelche äußerlichen Taten des Islams macht, sie zählen alle nicht. Er hat sie nicht. Ja. Deswegen viele wundern sich, wenn wir sagen, wenn du auf Grab von einem Toten kommst oder du rufst irgendeinen Toten, einen Ustaz oder einen Sheikh oder einen Djinn oder einen Engel oder einen Propheten, du rufst ihn und sagst, oh du, so und so, gib mir das oder heile mich oder mach mich wieder gesund oder gib mir Rizq und so. Sie verstehen das nicht, wenn wir sagen, so einer ist Mushrik, so einer hat keine Shahada, so einer ist Kafir. Warum? Genau, weil sie diese Frage des Imans und die Frage von La ilaha illallah nicht verstanden haben. Allahu musta'an. Letztens einer kommt und sagt, ja, ich kenne einen, er ruft seine Ustase. Also seine Ustaz, ihr wisst, was Ustaz bedeutet. Ustaz, Lehrer, Sheikh. Ustaz ist auf Arabisch Lehrer. Ah. Sheikh, er ruft seinen Sheikh, seinen toten Sheikh. Er ruft ihn, oh du, tu dich bei Allah für mich einsetzen oder bitte Allah, dass er mir verzeiht oder mach das so und so. Und er ruft ihn einfach und bittet ihn irgendwas und verlangt irgendwas von ihm. Ah. Und ein anderer Bruder, ein tschetschenischer Bruder, sagt, Wallah, so ein ist Kafir, Mushrik, Sheikh, Mushrik. Und der andere sagt, wie kannst du das sagen? Das ist eine gefährliche Sache, die du gesagt hast. Nein, wallah. Gefährlicher ist, wenn du sagst, er wäre ein Muslim, dann bist du aus dem Islam raus. Wir werden, das ist gefährlich. Und nicht, dass er über einen Muschrik sagt, er wäre ein Muschrik. Weil es ein Schirk ist offensichtlich. Das ist nicht eine versteckte Sache, dass du sagst, wallah, ich weiß nicht, er hat so gesagt, aber ich habe ihn nicht genau verstanden. Vielleicht hat er das anders gemeint. Das ist nicht das, dass wir sagen, ja, er hat Takfir gemacht, über ihn hat ihn nicht, er hat gar nicht gehört, was er gesagt hat, so richtig. Aber da, bei dieser Sache ist die Sache klar und deutlich, Habibi. Er ruft, ja, Abdul Qadir oder so. Was? Er ruft, anstatt dass er Allah ruft, er ruft Geschöpfe. So ein ist Muschrik. La hawla wa la quwwata illa billah. Hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu seinen Propheten? Wala tajidu. ولا تجد لا حول ولا قوة إلا بالله ويستس لا حول ولا قوة لا vielleicht hat er vielleicht wartet er und dann hat er sich merkt jetzt hat ihn wahrscheinlich jemand darauf aufmerksam gemacht, dass jetzt der Vortrag ist und er denkt sich, was habe ich jetzt gemacht? Ah. Wir wollen nicht wissen, wer es ist. Sonst wird ihm das peinlich sein. Allah mustan und ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Eine Eier, was ist das? Der hat zu seinen Propheten gesagt. Was ist das? Sieht schon aus, ne? Ist schon aus? Ist schon Adhan? Ja. Khairen. Barakallahu fikum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für euren Sabur. Möge Allah mir verzeihen und euch und allen Muslimen. Ja. Wegen Zeit ändern. Wir werden inshallah ta'ala unseren nächsten Vortrag am Mittwoch um 7:30 machen. Weil die Brüder, also Yatzi oder Isha, wird ziemlich spät werden und dann können viele Brüder nicht nach Hause fahren und so haben Probleme mit den. Die kommen auch nicht mit. Echt? Die sind so müde, die kommen nicht mit. Naja. Ich habe eh gesehen. Khair, inshallah. Wir haben auch ziemlich lange geredet. 1 Stunde und 22 Minuten. Das werden wir nicht mehr machen, inshallah. 1 Stunde geht schon, aber über 1 Stunde werden wir nicht mehr machen. Also keine Angst, inshallah. Okay? Ja. Bruder, was heißt, Jemur? Ich meine, nicht Akida, sondern... Iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن